Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich bin Fliege. Ja, danke. Guten Tag. Ja. Thema? Lügen, stehlen, töten, Eltern verachten. Hallo Thomas. Hallo, guten Tag. Ja, danke schön. Danke. Danke. Thomas. Ja, ich heiße Thomas. Will mir doch scheinen, dass du ein recht moralloser Geselle bist. Ja, bedingt. Ich habe beispielsweise gerade in letzter Zeit des Öfteren einige meiner Freunde, meine gesamte Familie, ja sogar meine Eltern belogen und hatte deswegen keinerlei moralische Bedenken. Erstaunlich. Ja, nicht die geringste. Und warum? Nun, es waren vitale eigene Interessen, wegen derer ich mich zum Lügen genötigt sah, stellte dann aber auch bald fest, dass mir das Lügen in diesem Falle sehr viel Spaß macht. Und du lügst. Das ist richtig. Sie wissen, dass es mir glücklicherweise nicht mehr schwerfällt, zu lügen, weil ich festgestellt habe, dass es durchaus Spaß machen kann und dass ich keine moralischen Bedenken habe. Du sollst nicht lügen, außer wenn es Spaß machen kann. Ja, dies ist ein fester Grundsatz, den ich natürlich auch in aller Konsequenz befolge. Aber die Grundannahme ist ja doch erstmal, wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte, meinen Freunden, Eltern, Verwandten, Bekannten oder sowas, lügen die erstmal nicht. Ja, so scheint das mit Grundsätzen allgemein zu sein. Ja. Sie werden leider nicht immer von allen befolgt. Schon seltsam, oder? Das ist richtig. Und damit wären wir auch schon beim zweiten Punkt unseres Themas angekommen. Ich klaue nicht, außer wenn China zugibt. Kürzlich war ich auf dem Weg zu einer Verabredung mit einer jungen Dame in einem Café und musste feststellen, dass ich gar kein Geld dabei hatte. Und da kam es mir sehr gelegen, dass ich in der Einkaufsstraße, die ich zu durchqueren hatte, auf einen blinden Bettler gestoßen bin, der bereits genügend Geld in seinen Bettelhut sammeln konnte. Super. Und ich nahm dieses Geld und verbrachte einen sehr angenehmen Nachmittag mit der jungen Dame im Café. Prima, du denkst ja, weiter. Vielen Dank. Und um noch einmal auf den Punkt des moralischen Verhaltens zurückzukommen, ich habe mich auch in dieser Situation natürlich ganz getreu meiner eigenen moralischen Grundsätze frei. Also Gebot, verhalte dich der Situation angemessen. Wenn hier eine Situation gegeben ist. Ja, wenn es um den Erhalt einer Beziehung geht. Ja, richtig. Und man lieber selber mehr Geld hätte. Und man kann hier auch sehr schön erkennen, die Bedeutung des Aufstellens eigener moralischer Prinzipien. Naja, das ist also, sagen wir dir, deutlich leichter fällt, ihm in die Tasche zu greifen. Ja, oder in den Hut. Also insofern funktioniert Moral dann vielleicht doch. Glücklicherweise, und es durchaus, was jetzt einmal die menschliche Gattung betrifft, erstmal diente deren Selbsterhaltung. Ja, durch Fortpflanzung. Bei allen Massenmorden, die so stattfinden. Ja, und damit wären wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Du sollst nicht töten, außer wenn es Spaß machen kann. Ja, richtig. Ich möchte das allerdings nur kurz anreißen. Warum? Uns rennt die Zeit etwas davon. Oh. Ich hatte mir vor wenigen Wochen in mühseliger Kleinarbeit eine Zwille gebastelt und hatte sie kurze Zeit später zufällig bei einem Zoobesuch mit einer jungen Dame bei mir und nutzte diese Gelegenheit, die Zwille auszuprobieren, beziehungsweise ihre Wirksamkeit dieser jungen Dame zu demonstrieren und beschoss einen jungen Schabrackenschakal in seinem Käfig, der unglücklicherweise seinen Verletzungen erlag. Und ich stellte aber fest, dass die junge Dame durchaus beeindruckt war. Also erlegte ich dann noch ein Krokodil und wir verbrachten anschließend noch einen sehr schönen Abend. Ah ja, ach clever, clever. Und ja, ich möchte bemerken, dass ich mein geschildertes Verhalten tatsächlich eher mit clever als mit angemessen attribuieren würde. Ach so. Denn wirklich angemessen aber war das nicht. Gibt's doch möglicherweise massenhaft Situationen, in der, sagen wir, den anderen zu töten durchaus angemessen wäre. Ja, aber wie ich schon sagte, die Zeit drängt etwas, also sollten wir vielleicht zum letzten Punkt kommen. Du sollst Mutter und Vater ehren, wenn sie da nicht scheiße ja, sind? Ja, ganz genau. Wegen der kleinen Liaison mit der jungen Dame, von der ich eben sprach, geriet ich mit meinen Eltern in großen Konflikt und beschimpfte sie mit Worten, die leider nicht in eine Fernsehsendung zu dieser Uhrzeit passen, woraufhin... Und warum? Nun, es verhielt sich so, dass besagtes Mädchen bereits verheiratet war. Du sollst nicht begehren deines Gatten, deines nahen nächsten Weib? Ja, das waren die Worte meiner Eltern. Oh, ich hatte allerdings Mann. Ein wesentlich schlagkräftigeres Argument. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, außer wenn es Spaß machen kann. Ja, ganz genau. Ja, das finde ich völlig akzeptabel, würde mich moralisch überhaupt gar nicht erschüttern. Ich möchte allerdings zur Entlastung meiner Eltern hinzufügen, dass ich sie als durchaus lernfähig einschätze. Notgedrungen. Und dass sie deshalb früher oder später auf den Pfad der Tugend zurückkehren werden. Ach, du hast aber den Optimismus, dass es, sagen wir mal, mit der Moral besser wird. Selbstverständlich, ich würde sagen, mit Moral wird alles besser. Das ist schön. Damit haben wir eigentlich fast einen großartigen Endsatz gefunden. Ja, selbstverständlich. So, damit sind wir fast am Ende der Sendung. Darf ich jetzt gehen? Ja, ich habe nicht viel zu sagen. Na, dann werde ich das mal tun. Tschüss. Danke. Tschüss.